ich leb noch immer bei Mama. Jetzt schon alt, doch immer da. Auch wenn die Ärmel jetzt länger sind, bin ich immer noch ihr kleines Kind. Wir sind allein, doch viel zu zweit und teilen gern ein halbes Leid. Das Haus ist klein, die Stille groß. Sie zwingt mich oft auf ihren Schoß. Im Blut verdirbt, der Klügere gibt nach.